Als ich klein war, war ich eine Niete, wenn es ums Versteckspielen ging. Ich war mir sicher, dass mich niemand sehen konnte, wenn ich ihn nicht gesehen habe. Also hing immer mein Bein oder mein Fuß irgendwo raus. Die anderen Kinder hatten leichtes Spiel mit mir. Irgendwann habe ich angefangen, mir Verstecke zu suchen, auf die keiner gekommen ist. Es waren keine erlaubten Verstecke. Es waren Orte, an denen sie nicht gesucht haben, weil sie nicht zum Spiel gehörten. Einmal bin ich über die Straße gelaufen und habe eine Nachbarin besucht. Einmal habe ich mich in die Badewanne gesetzt, dreckige Wäsche über mich gehäuft und bin eingeschlafen. Und einmal habe ich festgebunden auf einem Sessel gesessen und wie ein Irrer an den Knoten gearbeitet, bis ich sie aufbekommen habe. Und dann bin ich weiter sitzen geblieben. Und das war der schwierige Part. Weiter sitzen zu bleiben und nicht wie ein Blöder aufzuspringen und frei, ich bin frei zu rufen. Nichts verloren. Wenn dir gesagt wird, du sollst wegbleiben, dann solltest du darauf hören. Das hier ist nicht dein Leben, du hast nichts verloren. Wenn dir gesagt wird, du sollst wegbleiben, dann solltest du darauf hören. Ich kann Zeitlupe sehen. Zeitlupe. Ist nicht dein Leben. Du hast hier nichts verloren. Du hast hier nichts verloren. Es ist eine psychotische Episode. Das ist überhaupt gar kein Problem. Mit ein paar Medikamenten kriegen wir das wieder auf die Reihe. Wir reduzieren die Dosierung über die Jahre hinweg, bis sich das Gleichgewicht eingependelt hat. Sagen wir 3 Jahre. Sie müssen nur auf Ihren Lebensstil achten und sich von Drogen fernhalten. Es ist besser, wenn du für eine Weile woanders wohnst. Das ist Mutters Entscheidung. Sie kommt mit all diesen... Du weißt schon, was ich meine. Nicht klar. Valerie, bitte. Du musst sie verstehen. Wenn sich dein Leben ein bisschen beruhigt hat und du glaubst, du könntest dich wieder normal verhalten, wird sie sich bestimmt freuen, dich wiederzusehen. Ich bin nicht verrückt. Ich bin nicht verrückt! Du bist zu schnell. Von Zoran Derwinka. Bearbeitung und Regie Matthias Kapoor. Das tut mir leid. Du scheinst an deiner Psychose zu hängen. Ist es das, Val? Nein, nicht ganz. Es ist eher so, dass ich dieses Gefühl mag, die Welt richtig zu sehen. Ohne die Medikamente. Weißt du, ich rieche und spüre alles anders. Und wenn ich in die Psychose abrutsche, dann fängt das ganz harmlos an. Und dann ist da plötzlich diese Langsamkeit. Als wenn jemand einen Schalter umgelegt hätte. Ich beobachte die Welt, aber ich bin kein Teil mehr von ihr. Ich bin schneller und kann mich dabei normal bewegen. Irgendwann ist es dann soweit und diese andere Welt öffnet sich mir. Na, wow. Ja, wow. Weißt du noch bei Matrix? Die Menschen haben in einer puren Illusion gelebt, aber in Wirklichkeit waren sie Batterien. Ja, ihr ganzes Leben. Die ganze Welt war nur simuliert. Ja, genau, aber bei mir ist das anders. Es ist wie eine andere Ebene, aber die Welt bleibt dabei die Welt. Sie ist dieselbe, aber auch nicht. Sie wird reicher, sie wird einfach reicher. Und das ist... Es ist was? Faszinierend? Gefährlich. Mann, ich kann schon auf mich aufpassen. Du hast hier nichts verloren. Das ist das dritte Mal. Es tut mir leid. Nicht. Vielleicht tut dir leid. Lass mir... Jedes Mal, wenn du die Tür öffnest, wirkst du etwas. Scheiße, ich kann mich nicht halten, Asta. will nicht wieder in die Anstalt. Du kommst da nicht wieder rein. Ich will da nicht rein. Was ist passiert? Die Medikamente, ich hab sie ins Klo. Scheiße. Ich dachte, ich kann das ohne. Ich wollte das in den Griff kriegen. Ich dachte, ich kann das kontrollieren. Scheiß Matrix. Aber es hat nicht geklappt. Asta, es hat einfach nicht geklappt. Ich wollte wieder raus, aber es ging nicht, Asta. Es ging einfach nicht. Gut, beruhig dich. Erstmal ziehen wir dich an, bitte. Ja? Asta, bitte, pass auf mich auf, bitte. Wie wär's denn mit einem Beruhigungsmittel oder ein einfaches Aspirin? Na, was meint ihr? So ein Aspirin, das kann manchmal ein Wunder wirken. Jenny, ja? Halt einfach den Mund. Als es passiert ist gerade, da war sie wirklich da. Also hier. Eine von den Schnellen. Gut. Was heißt gut? Was soll ich sagen? Ich meine, gut, sie war da. Ich habe sie nicht gesehen, Jenny hat sie nicht gesehen. Für dich war sie da. Mehr kann ich dir nicht geben. Sie hat mir gedroht, Asta. Sie hat mir verboten, die Tür nochmal zu öffnen. Welche Tür? Sie hat seine Tür genannt, die Tür zur Welt der Schnellen. Verstehst du? Verstehst du? Dann nimm es als Warnung. Wenn du schon nicht auf mich hörst, dann hör auf diese Frau. Ja, und wenn diese Frau wiederkommt und dir wieder drohen will, dann schick sie einfach zu mir. Okay, ich schick sie zu dir. Sagen, dass du schuld bist an Astas Tod? Du weißt, sie haben mich gewarnt. Das ist doch Blödsinn. Es ist nicht. Ich weiß das. Well, sei doch mal für einen Moment still, ja? Es ist nicht so, dass ich dir das nicht glaube. Also das mit den Schnellen und so. Ich glaube schon, dass du während deiner Psychose besondere Sachen gesehen hast. Ich weiß nur nicht, ob sich diese Sachen wirklich auf unsere Realität anwenden lassen, verstehst du? Ob sie so weit rüberreichen. Und Asta? Du weißt nicht, wer Asta umgebracht hat. Aber... Ich versuche ja nur, die Teile zusammenzusetzen. Der Anfang. Es ist bei meiner Einweihungsparty passiert, weißt du noch? Ich habe nach dir gesucht und als ich die anderen tanzen gesehen habe, hat mich die Schnelligkeit erwischt. An den Tagen davor hatte ich mein Medikament vergessen, wegen dem Stress mit der Party. Das war einfach zu viel. Ich bin in die Psychose gerutscht und eine von den Schnellen geworden. Und das kann doch kein Zufall gewesen sein, dass Asta in derselben Nacht gestorben ist. Das glaube ich nicht. Ich glaube auch nicht an Zufälle, Will. Aber genauso wenig glaube ich, dass du durch deinen psychotischen Zustand irgendwelche Killer herbeirufen kannst, die einen Freund ermorden, weil sie dich damit bestrafen wollen. Das ist unlogisch. Bist du denn seitdem nochmal abgerutscht? Einmal war ich kurz davor. Siehst du die kleine Narbe? Was ist denn passiert? Ich bin gegen die Küchentür gelaufen. Ah. Um es aufzuhalten, verstehst du? Ich habe mich kurz vorher einfach selber ausgenockt und es hat wirklich geklappt. Am meisten Angst habe ich davor, dass die Psychose irgendwie zufällig ausgelöst wird, dass ich es nicht im Griff habe. Aber wenn ich es aufhalten kann... Das kann ja nicht dein Ernst sein. Willst du dich jedes Mal selbst K.O. hauen, wenn es wieder losgeht? Macht dich das nicht völlig krank? Ich bin super fit, aber es geht. Ich bin zwar hundemüde von dem Psychopharmaka, aber an die Müdigkeit habe ich mich gewöhnt. Und der Rest ist prima. Wenn du erstmal Mari kennenlernst, der ist wirklich klasse. Ich liebe ihn. Verstehst du? Ich liebe ihn so richtig. Ich hätte nie gedacht, dass ich meinen Talisman verliere. So wichtig. Meine Eltern haben ihn mir von einer Irlandreise mitgebracht. Er soll mich vor dem Bösen beschützen. Ich werde dich beschützen, Marek. Vielleicht habe ich ihn ja irgendwo bei dir vergessen. Könntest du mal nachsehen, Val? Nicht nötig. Hier, leg mal deinen Kopf auf meinen Bauch. Hörst du ihn? Hör ich wen? Mich. Val, dein Talisman. Ich bin dein neuer Talisman. Los, küss mich. Und weiß er von deiner Psychose? Er denkt, ich bin Epileptikerin. Das ist aber echt gut, wenn er das auch weiter glauben würde. Deswegen kommst du auch genau richtig. Es gibt sonst niemanden, mit dem ich drüber reden kann. Ich kann es Marek einfach nicht sagen. Der hätte mich dafür durchgeknallt gehalten. Niemand weiß sonst davon. Und jetzt sind sie wieder da. Ich werde beobachtet. Wenn ich ein Café betrete, wenn ich in einen Bus steige, beim Einkaufen. Immer ist da jemand, der mir ausweicht. Siehst du sie denn? Ich kann sie nicht sehen. Ohne Psychose bin ich eine von den Langsamen. Auch wenn ich wollte, sie sind einfach zu schnell für mich. Ja, scheiße. Ja, das ist richtig scheiße. Ich kapiere nicht, warum sie ausgerechnet jetzt hinter mir her sind. Ich habe nichts getan. Keine Psychose. Medikamenteartig genommen ist es. Es macht einfach keinen Sinn. Jenny, kannst du eine Zeit lang bei mir bleiben? Ich habe echt Angst. Ich habe vom ersten Augenblick an für sie gebrannt. Jenny. Dabei weiß ich nicht mal, was mich zum Brennen gebracht hat. Vielleicht lag es am richtigen Moment. Oder die Chemie hat einfach gestimmt. Ich habe vom ersten Moment an gebrannt. Theo, mach die Augen zu. Sind sie zu? Sind zu. Und du darfst nicht schmulen. Und du darfst dich auch nicht erschrecken. Okay. Versprich es. Versprochen. Jetzt. Dein Bauch. Fühl mal. Das ist nicht dein Ernst. Ja oder nein? Ja. Ja. Well, hast du Wein da? Aber ich kann zum Kiosk gehen und eine Flasche holen. Ja, nee, bring lieber gleich zwei mit. Ist so zwar ein schlechtes Timing wegen Asta und so, aber es gibt was zu feiern. Was denn? Na, erst den Wein. Vorher sage ich nichts. Mitgebracht. Ich dachte, ihr habt vielleicht noch... Störe ich? Was ist hier los, Val? Okay, was ist passiert? Was ist passiert? Ich weiß nicht, wie ich auf den Gedanken gekommen bin, dass ich sie nicht mehr wiedersehen würde. Vielleicht war es eine Vorahnung. Oder reine Unsicherheit. Seitdem ich Jenny gekannt habe, hat mich diese Angst vor Verlust nicht losgelassen. Wahrscheinlich hat das jeder, der glaubt, den richtigen Menschen gefunden zu haben. Ich ziehe für eine Woche zu Well. Ich brauche eine Pause. Ich muss ausspannen. Was? So schnell? Außerdem braucht sie Hilfe. Ah. Geht's wieder los, ja? Die Frau ist nicht verrückt. Theo, sag einfach Hallo Mama und küss mich. Hallo, Mama. Kommst du wieder? Was ist denn das für eine Frage? Natürlich komme ich wieder. Wo soll ich denn sonst hingehen? Ist sie tot? Okay, was ist passiert? Das erste Mal. Ich habe die Augen geöffnet und die U-Bahn einfahren sehen. Wie in Zeitlupe. Auf dem Bahnsteig ist es auch passiert. Die Leute haben sich merkwürdig träge bewegt. Dann stand die U-Bahn still, die Türen sind aufgegangen und Leute sind ausgestiegen. Es war, als würde man sie alle aus einer Tube quetschen, aber ganz langsam. Das war der Moment, in dem ich sie zum ersten Mal gesehen habe. So Zwischen all den träge vor sich hinschleichenden Leuten waren Männer und Frauen, die sich ganz normal bewegt haben. Sie sind ausgestiegen, eingestiegen, in der Menge verschwunden, haben sich auf die freien Plätze in der U-Bahn gesetzt und die Zeitlupe ignoriert. Sie haben dazugehört und dann doch wieder nicht. Ein Mann hat zu mir rübergesehen. Er war einer von den Schnellen. Er hat den Kopf schräg gelegt und mich angesehen. Mehr weiß ich nicht. Asta. Jenny. Deine Freundin liegt tot im Bad. Und du erzählst mir Sachen von dir? Glaubst du mir? Du glaubst mir nicht. Habe ich recht? Wenn ich ehrlich bin, dann möchte ich einer von diesen Helden sein, die sich um einen Menschen kümmern und ihn beschützen. Ihn vor allen Krankheiten, vor Unglücken und Flüchen bewahren. Aber ich bin es nicht. Ich werde es nie sein. Kein Held, kein Beschützer und kein Optimist. Jennys Wunden sind deutlich sichtbar. Stiche im Hals, Stiche in der Brust, Schnitte an den Händen, die sie zur Abwehr erhoben haben muss. Rechts fehlen Zeigefinger und Daumen. Sie müssen noch irgendwo im Bad liegen. Wenn es eine Chance gegeben hat, Jennys Tod zu verhindern, dann hatte ich diese Chance nicht. Ich hätte sie genutzt, ich weiß es. Ich weiß auch, es kann nicht meine Schuld gewesen sein. Ich hatte keine Psychose. Nicht mal annähernd. Wieso wollten Sie wissen, wo du warst? Was? Die Schrift auf dem Spiegel. Wo bist du gewesen? Wieso wollten Sie wissen, wo du warst? Ich war am Kiosk. Wein holen. Ja, ich weiß, aber warum wollten Sie das wissen? Es klingt so, als hätten Sie nicht Jenny, sondern dich in der Wohnung erwartet. Und wenn? Wenn das so wäre, dann bist du in Gefahr. Marek, wenn Sie wollten, könnten Sie mich jederzeit killen. Das Wann und Wo ist nicht Ihr Problem. Verstehst du das nicht? Sie sind überall. Sie bewegen sich auf einer anderen Wellenlänge. Mich zu fragen, wo ich war, ist reinste Ironie. Sie wussten, wo ich war. Wahrscheinlich haben Sie mich zurückkommen sehen und haben neben mir gestanden, als ich Jenny gefunden habe. Können Sie das wirklich? Ich weiß nicht, was Sie können. Und genauso wenig weiß ich, warum Sie Jenny zwei Finger abgeschnitten haben. Sie spielen nicht nach normalen Regeln. Was auch immer Ihr Problem ist, ich habe nichts getan. Glaub mir das. Ich glaube dir. Dein Anrufbeantworter blinkt. Sie haben Jenny in eine Decke gewickelt. Ich erahne die Umrisse ihres Kopfes. Die Schultern. Ich streichle über ihren Rücken. Ziehe die Decke runter. Die Haut in ihrem Gesicht ist fahl und wie aus Wachs. Ich lege meine Hand auf ihre Stirn, berühre ihre Wange und warte, dass sie sich bewegt. Warte auf einen Atemzug, ein Blitzen. Jenny ist weg. Ich habe das Gefühl, ich kenne dich nicht. Du kennst mich. Ja gut, ich kenne dich. Aber da ist so viel Neues. Dann diese Schreie auf dem Anrufbeantworter. Ich meine, hey, was soll ich dazu noch sagen? Das macht mir nicht nur Sorgen, das macht mir eine scheiß Angst, verstehst du? Das ist mir zu viel. Ist schon in Ordnung. Mir muss es leid tun. Nicht dir. Ich möchte zu Theo fahren und ihm erklären, was hier passiert ist. Wer ist Theo? Theo ist Jennys Freund. Sie haben einen Hof gekauft. Val, hey Val! Entschuldige, aber du kannst nicht einfach zu Theo fahren. Sollten wir nicht erstmal der Polizei melden, was hier passiert ist? Und dann? Dann kümmern die sich um den Mord, nehmen Fingerabdrücke und sowas und stellen die richtigen Fragen. Und kümmern sich um die Leiche. Das da ist keine Leiche. Das ist Jenny. Meine Freundin Jenny. Und was glaubst du, wird die Polizei machen, wenn sie hört, was hier passiert ist? Was sollen die schon machen? Du kannst ihnen doch sagen... Dass ich keine Ahnung habe, was passiert ist? Dass ich eben mal Wein holen gegangen bin und dass Jenny, als ich wiederkam, erstochen zwischen Badewanne und Toilette lag und auf dem Spiegel stand, wo bist du gewesen? Und dass es keine Anzeichen für einen Einbruch gab, keine Anzeichen für irgendwas, außer natürlich einen Anrufbeantworter mit komischen Geräuschen drauf. Aber oh, entschuldigen Sie, Herr Inspektor, den habe ich aus Wut zertrümmert. Wäre das denn wichtig gewesen? Was glaubst du, wird die Polizei mit mir machen, wenn sie diese Geschichte hört? Weil ich... Ich kann's dir sagen. Sie werden mich mit Beruhigungsmitteln vollpumpen und in die nächstbeste Klapse stecken. Willst du das? Aber was sollen wir denn sonst machen? Hey, so war das nicht gemeint, Val. Entschuldige, so war das nicht gemeint. Sag mir, was du machen willst, dann reden wir drüber. Einverstanden? Wir fahren zu Theo. Mehr fällt mir im Moment nicht ein. Der Hof liegt ein paar Kilometer außerhalb der Stadt. Theo wird sich wundern, warum Jenny nicht anruft. Stell dir vor, mir wäre das passiert. Du würdest doch durchdrehen, wenn du nichts mehr von mir hören würdest, oder? Einverstanden. Aber was machen wir mit der... Jenny. Jenny nehmen wir mit. Als ich die hintere Tür aufmache, geht das Licht im Auto an. Ich steige aus und drücke die Tür zu. Meine Hände zittern so sehr, dass ich sie in den Manteltaschen vergrabe. Ich kann keinen von den beiden ansehen. Die Frau kommt auf mich zu. Well, ich weiß wenig von ihr. Ich weiß, wie sich Jenny um sie gekümmert hat, nachdem Well aus der Psychiatrie entlassen wurde. Die Frau ist nicht verrückt. Die Frau ist nicht verrückt. Jetzt ist sie wieder hier. Und Jenny ist weg. Well. Ihr glaubt wirklich, Jenny wurde von den Schnellen umgebracht? Wir nehmen an, dass es die Schnellen waren. Oder irgendjemand, der mit ihnen zu tun hat, ja. Glaubst du an die Schnellen, Marek? Glauben ist das falsche Wort. Ich glaube, Val, dass es etwas wie die Schnellen gibt. Gesehen habe ich sie ja nicht. Aber ich denke nicht, dass Val sich da was zusammenspinnt. Sie nimmt Medikamente, die würden sogar ein Pferd umhauen, nur weil sie den Schnellen aus dem Weg gehen will. Niemand nimmt dieses Zeug freiwillig. Ist das der Sinn dahinter? Den Schnellen aus dem Weg gehen? Bis jetzt war ich so auf jeden Fall sicher vor ihm. Aber was mit Jenny passiert ist... Theo, wieso dachtest du, dass Jenny nicht mehr zurückkommt? Jenny hatte das Gefühl, dass uns alles über den Kopf wächst. Da waren der Bauernhof und die Renovierungen... Wir hatten einen Kredit aufgenommen und plötzlich wurde es ernst und sie hatte wahnsinnige Angst. Wovor? Sie hatte Angst, dass irgendwas schief läuft. Sie hat sich in den Kopf gesetzt, dass mit ihrem Körper was falsch laufen würde. Sie hat esoterische Bücher über Schwangerschaften gelesen und sie hatte panische Angst vor einer Fehlgeburt und davor, dass das Kind behindert sein könnte. Sie war schwanger? Hat sie dir davon nichts erzählt? Sie wollte mit mir feiern. Sie hat aber nicht gesagt, was es zu feiern gab. Sie wollte, ich sollte erst den Wein holen. Erst danach wollte was sie... Was auch immer passiert ist, ich will rausfinden, wie Jenny gestorben ist. Der Rest ist mir egal. Also, was habt ihr? Gebt mir einen Beweis, dass es die Schnellen gibt. Wir haben keine Beweise, Theo. Unser einziger Beweis liegt im Wagen und ist tot. Und was ist, wenn Jenny sich selbst umgebracht hat? Ist dir der Gedanke schon mal gekommen? Theo, niemand bringt sich so um, nicht auf diese Art. Okay, verstehe. Gib mir mal deine Autoschlüssel. Wozu? Ich hab Jenny was versprochen. Ihr könnt so lange hier bleiben. Ich bin morgen früh wieder zurück. Im Flur hängen zwei Schlüssel. Im Keller gibt's eine Sauna mit Pool. Nur für den Fall, dass einer von euch ein bisschen Abwechslung braucht. Was hast du mit Jenny vor? Lass ihn. Ist schon gut. Jennys Kopf liegt in meinem Schoß. Ich höre ihr zu. und sehe immer wieder zum Hof rüber. Auf eine bestimmte Weise gehört er uns schon immer. Auf eine bestimmte Weise leben wir dort schon immer. 10 Jahre gehen vorbei. Wir verbringen die Sommerabende noch immer am Tümpel. Kaum etwas hat sich verändert. Die Welt dreht sich im gleichen Rhythmus. Unsere Kinder schlafen im Haus. Wir sind angekommen und werden nie wieder suchen müssen. Wir löschen das Feuer, indem wir es mit Sand bedecken und stehen für einige Minuten mit dem Rücken zum Hof. Jenny spuckt auf das Wasser. Los, du auch. Weiter. Oh. Theo ist ein Angeber. Na, ich spuck eben weiter, als du. Jetzt mal im Ernst. Wenn wir mal sterben, dann will ich, dass sie uns hier beerdigen. Versprochen? Jenny, Blödsinn. Nein, versprich es mir. Wir sterben nicht. Aber wenn? Jenny. Aber wenn? Dann werden sie uns hier an unserem Tümpel beerdigen. Zufrieden? Ja. Allein. Stille. Kommt. Ich warte auf das nächste Mal. Ich schwimme auf den Beckenrand zu. Kein Tropfen Wasser löst sich von mir, als ich mich heraushiefe. Erst viel zu spät begreift das Wasser, dass ich es verlassen habe. Ich weiß, die Tür steht offen. Ich weiß, sie werden kommen. Sie sind Wächter. Sie bekommen jedes Öffnen der Türen mit. Ich brauche nicht lange zu warten. So ist das immer. Wenn man die Zeit ignoriert, besiegt man sie. Kommt. Jetzt kommt endlich! Warum? Warum nur? Wegen Jenny, darum. Weil ihr mir Jenny genommen habt. Du bist gewarnt worden. Wie viele müssen denn noch sterben, weil du nicht hörst? Nur wissen, wer ihr seid und warum. Wir gehen dich nichts an. Gar nichts. Tut ihr weh? Wenn sie antworten will, solltest du sie ihr geben. In der Sauna gefunden. Marek. Will. Es tut mir leid. Es tut mir wirklich leid. Ich dachte, ich kann mit ihnen reden. Ich wollte sie fragen, warum sie Jenny umgebracht haben. Wie konntest du nur? Ich zerbreche mir den Kopf, wie ich dich schützen kann und habe eine schlaflose Nacht und Angst um dich. Und du hörst auf, deine Pillen zu nehmen. Einfach so, ich verstehe das nicht. Ohne ein Wort zu sagen, einfach so, ich verstehe das einfach nicht. Aber ich wusste doch, dass sie mir nichts tun. Sie tun dir nichts? Val, hast du schon mal in den Spiegel geguckt? Die haben dir ihre Muster in die Haut geritzt, du bist von oben bis unten voller Schnittwunden. Das soll mir bloß Angst machen. Ich weiß, sie können nicht weitergehen. Irgendwas hält sie ab. Ich bin für sie tabu. Und das ist mein Joker. Ist das so schwer zu verstehen? Da gibt es nichts zu verstehen, verdammt nochmal. Du spielst mit deinem und wahrscheinlich auch mit unserem Leben. Kapierst du das nicht? Sie mag ihre Psychose, Theo. Sie mag ihre verschissene Psychose. Das ist doch nicht normal. Ich kann sie verstehen. Was? Ich habe gesagt, ich kann sie verstehen. Sie wollte Antworten von den Schnellen und hat diesen Weg genommen. Ich finde das gut. Es ist zwar gefährlich, aber sie hat es hinbekommen. Ich hau ab. Ihr seid doch beide völlig durchgeknallt. Es tut mir leid. Ich wollte nicht, dass es so kommt. Ich... Ich weiß auch nicht, wie ich mir das vorgestellt habe. Marek wird dir das nicht vergessen. Ich weiß. Aber es hat was gebracht, Theo. Ich weiß jetzt, was ich tun muss. Was wir tun müssen. Was meinst du? Wir stellen den Schnellen eine Falle. Das ist mein Plan. Eine Falle? Jedes Mal, wenn ich in die Psychose gehe und die Tür öffne, tauchen früher oder später die Schnellen auf. Als wären sie Wächter. Die Zeit gerinnt und ich werde wie sie. Das sollten wir ausnutzen. Wir stellen ihnen eine Falle und schnappen uns einen von ihnen. Ich weiß, das klingt verrückt, aber bis jetzt war ich allein. Mit eurer Hilfe könnte es klappen. Stell dir vor, was sie uns alles verraten könnten und was aber noch wichtiger ist. Marek und du, ihr würdet endlich sehen, dass sie echt sind. Das ist mir wichtig, dass ihr sie seht. Und wenn wir das schaffen, dann haben wir auch Jennys Mörder. Es ist kurz nach 9. Draußen scheint sich ein Sturm zusammenzubauen. In den oberen Stockwerken höre ich den Wind um die Mauern pfeifen. Bell ist einmal kurz aufgestanden, um auf die Toilette zu gehen. Und schläft jetzt wieder auf dem Sofa. Ich würde gern wissen, was in ihr vorgeht. Und wie gut sie ihre Ängste versteckt. Marek ist nicht da. Und jemand muss seine Stelle einnehmen. Ich hoffe, es ist richtig. Und als sich Well an mich schmiegt und weiter schläft, bin ich mir sicher, dass ich keinen Fehler gemacht habe. Ich reiße den Vorhang mit einem Ruck auf. Well sieht mich starr an. Sie hält die Arme nach oben, als würde jemand sie mit einer Waffe bedrohen. Ihr Mund zittert. Ich kann jeden Schnitt deutlich sehen. Auf ihren Brüsten, den Armen, auf ihrem Bauch. Und dann entdecke ich etwas, das Marek übersehen haben muss, als er ihre Wunden verbunden hat. Auf der Innenseite von Wells rechtem Arm ist vom Handgelenk bis zur Achselhöhle in groben Buchstaben eingeritzt. Weil es uns immer gab. Und auf dem linken Arm, weil es uns immer geben wird. Mach das weg. Ich kann nicht sagen, dass ich irgendwas bereue. Ich weiß nicht, was mich morgen erwartet. Oder was mit Marek wird. Ich weiß nur, dass ich nichts falsch gemacht habe. Und das ist schon was, wenn man das so sagen kann. Dieser Ort und diese Zeit sind richtig. Das alles wird mir an dem Abend bewusst, an dem mir Theo zeigt, wo er Jenny beerdigt hat. Wir stehen am Ufer des vereisten Tümpels und gehen über das Eis. 20 Meter in die eine Richtung, 20 in die andere. Was werden wir tun, wenn wir morgen früh von allen Seiten eingeschneit sind? Es ist ein gutes Gefühl, Theos Arm um mich zu spüren. Ich weiß, er wird nicht loslassen. Egal, was passiert. Er passt auf mich auf. Ich öffne die Augen und sehe graue Holzasche. Der Kamin hat seine Romantik verloren. Er ist verrußt und staubig. Ich spüre die Kälte auf dem Gesicht und den nackten Schultern. Well liegt dicht neben mir. Ich drehe mich um. Sie schläft eingemummt in ihre Decke auf dem Sofa. Erst jetzt fällt mir die Stille auf. Ein milchiges Licht fällt durch das Fenster. Ich versuche rauszusehen. Aber das Fenster ist eingeschneit. Ich gehe zur Tür, ziehe sie auf. Es gibt kein Draußen mehr. Vor mir steht fest und unnachgiebig eine Schneewand. Ich drücke probeweise dagegen und versuche, ein Loch hineinzuhauen. Der Schnee gibt nach, als wäre er aus Knete. Ich lege neues Holz auf. Die Wärme des Feuers füllt ganz langsam den Raum. Ich lege mich wieder zu Well. Das Holz im Kamin knackt. Wir liegen still. Wir liegen ganz still. Eine Windböe drückt gegen das Haus. Theo schläft. Ich horche auf seinen Atem und versuche, den Rhythmus zu kopieren. Es klappt nicht. Also starre ich in das Feuer und beobachte, wie es runterbrennt. Ich glaube, Bewegungen in den Flammen zu sehen, als würden dunkle Würmer durch das Rot kriechen. Ich schließe meine Augen. Ich höre die Flammen. Ich höre das Harz, wie es verdampft. Es ist soweit. Hier seid ihr also. Ich wusste, dass du kommst. Habt ihr es durchschaut? Oder war das Zufall? Ich hab's durchschaut. Theo hatte keinen Schimmer. Du bist aus dem Nichts in mein Leben reingeplatzt. Du hast mich nach meiner Einweihungsparty abgefangen, aber niemand, den ich kenne, hatte je was von dir gehört. Ich meine, es war meine Party und du bist mir nicht aufgefallen. Du bist der Einzige, der einen Schlüssel zu meiner Wohnung hat. Die Tür war nicht aufgebrochen, als ich nach Hause kam und Jenny im Bad fand. Das Schloss hatte keine Kratzer. Jemand hat die Schnellen hereingelassen oder sie haben sich selbst hereingelassen. Mit einem Schlüssel. So ist es nun mal. Und jetzt? Jetzt beenden wir das Ganze. Was ist, wenn Theo wach wird? Denkst du, er könnte dir helfen? Denkst du das? Theo wacht auf, schnappt sich Marek und die Geschichte ist vorbei. Denkst du das wirklich? Ich könnte deinen Kopf knacken wie eine Nuss. Wirst du aber nicht tun. Ihr traut euch nicht an mich heran. Ich bin in Sicherheit. Oh, was macht dich denn sicher? Nur weil du in der Sauna verschont worden bist, heißt das noch lange nicht, dass du tabu bist. Für mich ist nichts tabu. Langsamer. Langsamer geht nicht. Willst du nicht zu mir kommen? Wieso bist du weggefahren? Es wurde so oder so Zeit, diese Geschichte zu beenden. Du verstehst doch, dass es nur eine Geschichte ist. Nichts Besonderes, eine von vielen. Meine Geschichte. Wenn es dich stolz macht, ja, deine Geschichte. Du kannst nichts beenden. Keiner kann das beenden. Ihr müsst mich dulden, weil ihr Angst habt vor mir. Sag mir, was den Schnellen Angst macht. Nichts. Oder dachtest du wirklich, dass eine kleine Psychotikerin uns Angst machen könnte? Aber... Ich sag es mal simpel und langsam für dich, damit du mir auch wirklich folgen kannst. Val, du kannst es drehen und wenden, wie du willst. Die Antwort ist immer dieselbe. Es gibt nichts, wovor wir uns fürchten, weil es nichts gibt, das wir fürchten müssen. Es sind nur Geschichten. Wir sind keine Geschichten. Ach, was seid ihr dann? Ich werde dir zeigen, was wir sind. Theo... Hörst du mich? Theo! Marek ist da. Es ist soweit. Ich hab gesagt, er wird nicht wach. Du bist wie eine Mücke, die ihn umschwirrt. Davon würde nicht mal ich wach werden. Lass es sein. Was wollt ihr von mir? Du musst es beenden, Val. Wir können das nicht für dich übernehmen. Zieh einen Schlussstrich, damit wir eine neue Geschichte anfangen können. Es wäre doch auch das Beste für dich. Du musst es doch leid sein, dich jeden Tag mit Medikamenten vollzupumpen, oder? Ich soll. Was? Mach irgendwas ohne Blut. Vielleicht eine Überdosis. Oder etwas Rohrreiniger. Ich bringe mich nicht um, Marek. Wir arbeiten daran. Wir arbeiten schon lange daran. Ich tu das nicht. Meine kleine Welt. Dreh dich um. Ich wache auf. Auf dem Tisch und den Fensterbrettern stehen Kerzen. Es könnte gemütlich sein, wenn Marek nicht auf dem Sessel sitzen würde. Vel hat seine Füße mit einem Gürtel und die Hände mit einem Kabel gefesselt. Marek sitzt zusammengesunken da und hat eine blutige Wunde am Hinterkopf. Unter seinen Augen sind Schatten und er wirkt abgemagert. So muss sich Vel oft gefühlt haben. An einem fremden Ort aufwachen und keine Ahnung haben, wer man ist. Jetzt weiß ich, was Vel in den letzten Jahren erlebt haben muss. Theo, bitte mach mich los. Vel ist völlig durchgedreht. Ich war in ihrer Wohnung. Wir können dich nicht losbinden. Du bist zu gefährlich. Hey, mal langsam, mal ganz langsam. Was heißt das? Vel schlägt mich K.O. und bricht mir fast den Schädel und dann fesselt sie mich und du meinst, ich wäre zu gefährlich? Wo warst du? Okay, okay, ich hätte nicht so einfach abhauen dürfen. Ich musste einfach weg. Kannst du das nicht verstehen, Theo? Ich hatte das Gefühl, irgendwas würde nicht stimmen mit mir. Das war mir alles zu viel, Vel in der Sauna mit all diesen Wunden. Das war mir einfach zu viel. Ich habe gespürt, wie ich in mir drin auseinanderbreche. Theo, ich würde gern allein mit dir reden. Vel, hör zu. Das betrifft sie genauso wie mich. Ich habe was mitgebracht. Es liegt im Auto. Wäre nett, wenn du es dir zumindest allein ansehen könntest. Dann reden wir darüber und... Du meinst das hier? Richtig? Ich hab's aus deinem Wagen geholt. Das ist aus Vels Wohnung. Jennys Finger waren im Schrank versteckt. Was ist also deine Erklärung, Marek? Ich hab's doch schon gesagt. Es lag alles in Vels Wohnung. Ich bin hingefahren, weil ich so eine Ahnung hatte. Ahnung? Genau. Weißt du, wie das klingt? Das klingt beschissen, Marek. Und natürlich hattest du auch den Wohnungsschlüssel. Richtig? Und am letzten Mittwoch hattest du auch genug Zeit, vor Vel in die Wohnung zu schleichen, um Jenny zu töten. Ist das auch richtig? Ich hab sie nicht getötet. Du bist ein verdammter Lügner. Wieso erzählst du ihm nicht, was du mir eben erzählt hast? Wieso nicht? Wir sind doch nur Geschichten für euch. Erzähl schon. Theo, könnte ich bitte alleine mit dir reden? Ich kann das nicht, wenn sie mich dauernd anstarrt. Du hast mich angelogen. Du hast mit den Schnellen... Wie kannst du nur glauben, dass ich was mit den Schnellen zu tun habe? Das ist nicht alles. Du hast nicht nur was mit ihnen zu tun. Du bist einer von ihnen. Scheiße. Ich wollte das nicht tun. Ich wollte das wirklich nicht tun. Meine Hand schmerzt bis hoch zum Ellenbogen. Marek ist wieder ohnmächtig. Marek. Ich will es nicht glauben. Und was mir am meisten Sorgen macht, ist die Tatsache, dass das noch längst nicht alles war. Der schlimmste Teil steht uns noch bevor. Was tun wir, wenn die Schnellen auftauchen, um Marek zu befreien? Was tun wir, wenn die Schnellen auftauchen, um Marek zu befreien? Ich hole Holz. Und aus dem Schuppen meine Axt. Und was ich sonst noch an Waffen finde. Ich bleib nicht allein mit ihm hier. Die beiden gehen aus dem Haus, um Holz zu holen. Ich befreie mich von den Fesseln. Vel hat sich zwar Mühe gegeben, aber ich hatte genug Zeit, die Knoten zu lockern. Jetzt kommt der schwierige Part. Weiter sitzen zu bleiben und nicht wie ein Blöder aufzuspringen und frei zu rufen. Die letzten zwei Kerzen brennen runter und erlöschen. Gleichzeitig. Warum hat Marek das getan? Ich habe keine Ahnung, was Marek denkt. Theo! Hey, Theo, ist alles okay? Theo! Mir ist klar, dass es keine gute Idee ist, sich in einem der Zimmer zu verstecken. Sie würden mich garantiert finden. Also taste ich mich durch die Dunkelheit auf die Haustür zu und mache sie auf. Eine Wand aus Schnee. Zwischen dem Türrahmen und der Haustür ist etwas Raum. Ich stelle mich in diesen Raum und ziehe die Tür hinter mir zu. Stille. Die Ruhe von Schnee. Theo! Ist alles okay? Theo, hinter dir! Ihr verdammten Schweine! Eine Stimme füllt meinen Kopf. Schweine! Wenn einer von euch was mit Jennys Tod zu tun hat, einatmen. Dann soll er sich mir stellen! Ausatmen. Damit wir es zu einem Ende bringen! Du bist zu langsam! Stimme löst sich auf. Das Atmen verschwindet. Der Schatten schwebt über mir und senkt sich dann langsam auf mich herab. Das ist der Tod. Ich blinzle. Ich sehe ihn. von Angesicht zu Angesicht. Die Haustür ist noch hinter mir, die Schneewand direkt vor mir. Ohne zu zögern, fange ich an zu graben. Ich grabe wie ein Wilder. Die Angst treibt mich an. Vor mir ist die Dunkelheit, ich schaufle sie zur Seite und höre ein Geräusch hinter mir. Lasse die Hände sinken, horche. Es kann der Schnee sein, der langsam nachgibt. Ich lausche angestrengt. Bitte geht einfach, bitte. Bitte, bitte, geht, bitte. Du hast gedacht, dass hinter all dem hier ein Sinn liegt. Ich könnte dir das Gehirn rauskratzen. Ich könnte so viele Dinge mit dir machen. Ich könnte dich vor Angst sterben lassen. Weißt du, wie das ist, vor Angst zu ersticken? Du weißt nichts. Woher solltest du auch etwas wissen? Linda, sag mir's einfach. Fang an. Fang mit deinen Füßen an. Wir haben Zeit. Wir schauen dir zu. Befreie dich von mir. Schäl dich. Entferne deine Haut. Nur fang schon an. Zeig uns etwas Schmerz. Als ich aus dem Schneetunnel krieche, scheint die Sonne bereits blass auf die Landschaft. Meine Hände bluten und sind gefühllos. Der Schmerz kommt erst, als sie wieder warm werden. Ich will nichts weiter als hier liegen und langsam verschwinden. Mit der Umgebung verschmelzen. Unauffindbar. Ich setze das Messer an. Ich setze das Messer an. Ich setze das Messer an. Ich setze mich auf. Irgendwo im Haus liegen meine Schuhe und mein Mantel mit den Autoschlüsseln. Ich wische eins der Fenster frei. Die Küche ist leer und verlassen. Ich wische das nächste Fenster frei. Von Theo sehe ich keine Spur. Zeig uns etwas Schmerz. Der Kamin ist dunkel. Das Fenster gegenüber steht offen. Es könnte eine Falle sein. Aber irgendwie interessieren mich Fallen im Moment wenig. Ich habe keine Schuhe, nur zwei Paar Socken an den Füßen und stehe in kniehohem Schnee. Zeig uns etwas Schmerz. Ich laufe ums Haus. Theo ist tot. Von seiner Leiche führen blutige Fußspuren durch den Schnee zurück zum Haus. Durch ein offenes Fenster kann ich Val sehen. Sie sitzt nackt auf einem der Sessel. Ihre Füße sind blutverschmiert. Die Hände liegen gefaltet in ihrem Schoß. Für eine Sekunde zucke ich zurück. Aber sie hat mich gesehen. Ich setze das Messer an. Ich setze das Messer an. Ich steige durchs Fenster. Der Boden ist ein Chaos von Dreck und Blut. Die Wände sind zerkratzt. Das Polster quillt aus dem Sofa. Tiefe Risse ziehen sich über den Couchtisch. Dunkle Fuß- und Handabdrücke auf den Dielen. Ich sehe mich um. Ich weiß, es ist unsinnig, es gibt keine Schnellen. Trotzdem sehe ich mich um. Unsicher und verängstigt. Keine Angst. Keine Angst. Sie sind verschwunden und kommen nicht wieder, bis es nötig ist. So war's, so wird's immer sein, weil es sie immer gab, weil es sie immer geben wird. Sie dachten, ich weiß das nicht. Sie dachten, ich bring mich um. Sie wollten das als Ende der Geschichte. Als ob ich das tun würde. Ich ziehe meine Schuhe an und lege Val meinen Mantel um, der noch von gestern Abend neben dem Stuhl am Kamin liegt. Aus der Nähe erkenne ich, wie sehr sie damit kämpft, ihr Gesicht zu entspannen. Die Mundwinkel zucken. Das eine Augenlid spielt verrückt. Etwas Speichel läuft ihr aus dem Mund. Hat Jenny sie so gesehen? Hat sie Panik bekommen? War das der Grund? Mir hat keiner was gesagt. Woher sollte ich denn wissen, dass Jenny schwanger war? Sowas muss man doch sagen, oder? Jetzt liegt sie da beim Tümpel. Arme Jenny. Wenn Theo das gewusst hätte, hätte er sie nie gehen lassen. Alle verschwinden. Auch Asta ist einfach verschwunden. Sie haben ihn geholt. Er hat sein Bestes gegeben. Genau das hat er. Meinst du nicht? Was meinst du? Ich kenne diese Frau. Ich kenne sie angezogen und nackt. Ich kenne sie lachend und voller Wut. Ich kenne sie mit ihren Macken, Leidenschaften und Träumen. Und jetzt weiß ich nicht mehr, wen ich vor mir habe. Du weißt nicht, wie froh ich bin, dass du endlich da bist. Du kannst es dir nicht vorstellen. Es wird immer leichter, weißt du? Vielleicht ist es Übung. Ich kann mich konzentrieren und es bremsen. Ganz, ganz leicht. So wie jetzt. Mal bin ich da, mal bin ich weg. Aber ich gebe mir Mühe. Versprochen. Du sollst dich ja nicht erschrecken. Das hier ist sie. Und das hier ist sie nicht mehr. Ich versuche mir vorzustellen, wie ich Val in einer Anstalt besuche. Dann stelle ich mir vor, wie Vals Blick langsam bricht, wie sie in kleine Teile zerfällt und Jahr für Jahr weniger wird. Wenn wir einmal ein Kind haben, ja, dann versprichst du, dass du es mir nicht wegnimmst. Versprichst du das? Ja, ich verspreche es. Niemand wird es mir wegnehmen. Niemand. Lehn dich zurück, Val, schließ deine Augen. Bin ich zu schnell? Bin ich zu schnell? Sie ist viel zu schnell. Die Hände flattern auf und nieder. Ihre nackten Füße scharren über den Boden. Nein, Val. Kein bisschen. Ich weiß noch nicht, was genau ich machen werde. Ich weiß nur, was auch immer ich tue. Zum Schluss wird es wie ein sanfter Selbstmord aussehen. Das bin ich Val schuldig. Es muss in Sanftheit enden. Zoran Dyrvenka. Vel, Katja Bürkle. Marek, Daniel Wiemer. Theo, Paul Herwig. Jenny, Anna Blomeyer. Dr. Laurent, Edda Fischer. Vater, Rudolf Kowalski. Asta, Michele Kutschuku. Schneller Mann, Holger Kunkel. Schnelle Frau, Verena Planger. Technische Realisation, Achim Fell und Sebastian Nohl. Regieassistenz, Anne Heringhaus. Bearbeitung und Regie, Matthias Kapohl. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks Köln 2010. Dramaturgie und Redaktion Nathalie Challis.